Deutschlandfunk. Zwei Uhr die Nachrichten. Die internationale Gemeinschaft verstärkt ihren Druck auf das Regime in Libyen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät über einen Resolutionsentwurf, der ein Waffenembargo, Kontensperrungen sowie Reiseverbote für die Familie von Präsident Gaddafi vorsieht. Zur Diskussion steht auch das Vorgehen der Gaddafi-treuen Einheiten gegen die Bevölkerung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen. Der Botschafter Libyens bei den Vereinten Nationen, Shalgam, rief den Sicherheitsrat auf, echte Entscheidungen zu treffen, damit das Blutvergießen in seinem Land aufhöre. Sein Stellvertreter Dabashi erklärte, es habe tausende Tote gegeben. Die EU und die USA haben bereits Sanktionen angekündigt. Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Soundcheck-Revue mit Musik aus dem Frühwerk von Edgar Winter. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Oh, Nicht nur die E-Gitarre war bei der Nummer an ein Wawa-Pedal angeschlossen, auch Edgar Winter jagte sein Instrument bei diesem Song durch das Effektgerät. Und damit lag er ziemlich weit vorn, was die Elektrifizierung von Jazz betrifft. Altsaxophon mit Wawa-Pedal war 1970 alles andere als üblich. Heute eigentlich auch nicht. Das war also ein weiterer Song aus Edgar Winters Debütalbum Entrance aus dem Jahr 1970, Jump Right Out. Eine Co-Komposition von ihm und seinem Bruder Johnny Winter. Zu gerne wüsste man, was genau der Input des einen und des anderen Bruders gewesen ist. Allerdings haben alle meine Recherchen zu dem Album kaum Informationen zur Genese der Platte zutage gefördert. In Johnny Winters Biografie von Mary Lou Sullivan wird die Platte nur in ein paar Nebensätzen erwähnt und selbst von Edgar Winter ließen sich im Internet keine Aussagen zu der Platte finden, obwohl er bis heute ziemlich stolz auf sie ist. Nicht einmal Songtexte sind überliefert, sie wurden damals nicht auf der Innenhülle der LP abgedrückt und in unseren Tagen sind nur 2 Songtexte von Fans ins Internet gestellt worden. Und um die Texte von der Platte selber rauszuhören, dafür langt mein Englisch leider nicht. Allenfalls ein paar Satzfragmente bekomme ich von den Songs mit. Jump Right Out enthält Zeilen wie Time to Jump Right Out, Make My Dream and Run, Touch and Go, The Same Old Show, Up and Down, Same Old Sound. Und in einer anderen Zeile heißt es Same Old Funky Song, Still My Only Friend. Daraus könnte man schließen, dass es hier um musikalische Selbstverwirklichung geht, aber meine Hand dafür ins Feuer legen würde ich nicht. Zeit auszubrechen, meinen Traum zu verwirklichen und abzuhauen. Riskante Sache. Dasselbe alte Lied, rauf und runter, derselbe alte Sound. Die Zeile Same Old Funky Song, Still My Only Friend ist immerhin ziemlich unmissverständlich. Musik als der einzige wahre Freund im Leben. My role and my memory begins to fade. I can't help but cry about the games we play. And though I'll never, never, never, never see your face again, no, I'll feel the same right to the end. Say I'm not the man that I used to be. I guess that's the way that it had to be. Eine wunderschöne Ballade von Edgar Winter mit originellen Abwandlungen der traditionellen Akkordfolgen in solchen Songs. Komponiert wurde You Were My Light von Edgar Winter und diesmal ist nicht die Musik die Rettung, sondern eine Frau. You Were My Light ist ein Track von Edgar Winters zweitem Album. Er hatte es mit einer Band aus Freunden aufgenommen, mit denen er schon zu seiner Highschool-Zeit zusammengespielt hatte. Edgar Winters White Trash nannte er das Ensemble selbst ironisch und das war eine siebenköpfige Band mit bis zu 3 Saxophonen und einem Trompeter. Edgar Winter sang, spielte diverse Tasteninstrumente und Altsaxophon. Jerry LaCroix wurde als zweiter Leadsänger gefeatured und er spielte auch Tenorsaxophon und Mundharmonika. Der dritte Saxophonist der Band war John Smith, Trompete spielte Mike McLellan, George Scheck Bass, Floyd Redford Gitarre. Der Drummer war Bobby Ramirez. Er starb wenige Jahre später in Chicago an den Folgen eines nächtlichen Überfalls, erzählte Jerry LaCroix Jahrzehnte später einmal. Das Debütalbum von Edgar Winters White Trash erschien 1971. Ende des Jahres nahm die Band in leicht veränderter Besetzung in New York und Los Angeles ein Live-Doppelalbum auf. Mit dabei war nun Rick Derringer an der Gitarre, der war früher bei den McCoys und später Co-Gitarrist in Johnny Winters Band. Als das Album Roadwork 1972 erschien, existierte die Band schon nicht mehr. Jetzt sind wir aber erstmal für die nächsten 6 Minuten im New York des Jahres 1971, genauer gesagt im Apollo Theater. You know, every time we used to go downtown to them jive jobs they give us, they always say black folks late can't be on time. Now look at the white trash. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Apollo Theater. An unprecedented performance by a group I'm sure you're going to enjoy. So put your hands and welcome Eckert. Forget it, I can't even talk after that. And welcome Edgar Winter and the White Trash. Two, yeah. Test. Two. Thank you. Das war ein Track vom Live-Doppelalbum Roadwork von Edgar Winters White Trash aus dem Jahr 1972. Cool Fool heißt die Nummer, eine Komposition von Edgar Winter. Die Nummer ist nur in dieser Live-Version mit White Trash überliefert. Aufgenommen wurde das Album an drei Spielstätten, im Whiskey A Go Go in Los Angeles, in der Academy of Music in New York und im New Yorker Apollo Theater. Cool Fool wurde im Apollo Theater mitgeschnitten. Um das Frühwerk von Edgar Winter geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk, und zwar noch bis 3 Uhr. Ich glaube, es ist bisher schon spürbar geworden, dass Edgar Winters Solo-Debütalbum aus dem Jahr 1970 zu meinen absoluten Lieblings-LPs gehört, und deshalb freue ich mich jetzt, Ihnen die komplette erste Seite der LP Entrance vorspielen zu können. Sie ist als eine siebenteilige Suite konzipiert, die durchgeht, wobei der letzte Song eine Reprise der Ouvertüre ist. Die Suite trägt den Titel Winter's Dream und sie beginnt mit dem Titelstück der LP Entrance. Die folgenden Songs tragen die Titel Where Have You Been, Rise to Fall, Fire and Ice, Hung Up, Back in the Blues und schließlich Re-Entrance. Alle Songs wurden von Edgar und Johnny Winter komponiert. New day is just beginning. sing, drink my wine, wear my ring, cast my ashes in front of another. Don't refill my cup. You can kill me and leave by the stairs in the rear. Time you met my choir and my rector, building inspector is leaving. Come check it out, you've been hearing about it, and now there's no time left for bleeding. Come hang around, throw my pride on the ground. Can't you see there were others before me? Rise to fall, no hope, only glory, telling no story to me. Times that I've cried after being denied by disbelievers who weren't having any. Sleep in my bed, break your heart, waste your bread, but be sure not to hear what I'm saying. nowhere near here. The sky, being lower than low and yet higher than high. Leave but don't go away. Use my hole for the day. We'll be right back. the world be round. Yeah. Das Frühwerk von Edgar Winter geht's heute Nacht noch bis 3 Uhr hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade die siebenteilige Suite Winter's Dream. Sie nimmt die komplette erste Seite von Edgar Winters Debüt-LP ein. Die Platte heißt Entrance und erschien 1970. Keine der anderen Platten von Edgar Winter hat durchgehend so einen jazzigen Sound wie Entrance. Basis ist dabei eine kleine Band, ein Quartett. Edgar Winter sang natürlich und spielte Orgel, Klavier und Altsaxophon. Hinzu kamen drei absolute Top-Profis an Schlagzeug, Bass und Gitarre. Jimmy Gillen war der Drummer, Gene Kurtz der Bassist und Randall Dolannon der Gitarrist. Zwei von ihnen sind fast ohne Spuren im Internet, nur Gene Kurtz ist mit einer eigenen Webseite präsent. Für den Musiker aus Texas war die Mitarbeit an Edgar Winters Debütalbum eine Art Empfehlungsschreiben für seine weitere Karriere. Der Bassist Gene Kurtz begleitete später unter anderem Bo Diddley, Booker T. Jones und tatsächlich Nana Mouskouri und Ivan Rebrov. Gene Kurtz ist in jeder Musikrichtung zu Hause, egal ob Country, Jazz oder Rhythm and Blues. Als Sänger und Songschreiber ist er auch tätig. In dem Film The Commitments taucht zum Beispiel sein Song Treat Her Right auf. Der aktuelle Tourkalender von Gene Kurtz besagt, dass er heute Nacht in Texas, es ist nämlich immer noch Freitag, dass er in Texas in Austin ein Gig mit Carl Hutchins spielt. Über die beiden anderen Begleiter von Edgar Winter spuckt das Internet trotz langen Suchens nur spärliche Informationen aus. Der Drummer Jimmy Gillen spielte Anfang der 70er Jahre dann zusammen in einer Band mit Peter Kaukonen, dem jüngeren Bruder von Jefferson Airplanes, Jorma Kaukonen. Black Kangaroo hieß die Band, und als die beiden 1973 kurze Zeit mit Johnny Winter zusammenarbeiteten, hieß das Projekt Albino Kangaroo. Jimmy Dolannon, der formidable Gitarrist auf Edgar Winters Debüt-LP, taucht im Internet immer nur in den Besetzungslisten zum Album Entrance auf. Eine Schande. Neben dem Basisquartett waren noch die drei Bläser Ray Allange, Earl W. Chapin und Brooks Tillotson zu hören und ein kleines, feines Streicherensemble. Paul Gershman, Gene Kahn, Rolf Oxman, Russell Safkus und Emmanuel Green. Ehre, wem Ehre gebührt. Und bei einer Nummer spielte Johnny Winter die Mundharmonika. Never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Musik von Edgar Winter aus den Jahren 1970 bis 1975 gehen so langsam zu Ende. Das war zum zweiten Mal in dieser Sendung ein Gesangsduett von Edgar Winter und seinem älteren Bruder Johnny. You've Lost That Loving Feeling, im Original ein Hit der Righteous Brothers. Die Version der Winter-Brüder wurde 1975 in einer großen Sportarena im kalifornischen San Diego mitgeschnitten und ein Jahr später auf LP veröffentlicht. Logischerweise hieß die Live-LP Johnny und Edgar Winter Together. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Entrance ist der Titel dieser Soundcheck-Folge, inspiriert von Edgar Winters Debütalbum gleichen Namens. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 3 Uhr Nachrichten, davor aber noch das letzte Stück des Albums Entrance von Edgar Winter, Jimmy's Gospel.